Hallo, ihr hört die Sendung Herzblutfreie Szene in der Berliner Runde und ihr seid entweder in Berlin auf 88,4 MHz oder in Potsdam auf 90,7 oder ihr seid im Stream auf fr-bb.org und das steht für die Freien Radios Berlin-Brandenburg. Und wir sagen willkommen. Das ist einmal der Thomas am Mikrofon. Ja, hallo, willkommen. Und ich, der Makro, und wir haben eine Gästin heute, nämlich, wir freuen uns sehr, Ina Ross. Hallo, Ina. Hallo, freut mich sehr, bei euch zu sein. Ja, wir sind remote zugeschaltet. Es klingt immer so, als wäre man so in einem Raum, aber eigentlich sind wir jeder zu Hause, schön Corona-konform. Und wir freuen uns, mit dir reden zu können, weil Ina, du bist tatsächlich, was die freie Szene betrifft, ich würde sagen, eine Expertin, so eine richtige Meta-Expertin eigentlich. Also du machst eigentlich keine Kunst, um das mal so ein bisschen provokativ zu fragen, oder? Ja, genau. Also ich weiß nicht, ob ich eine Meta-Expertin bin, aber auf jeden Fall stimmt, dass ich keine Kunst mache. Ich arbeite aber sehr, sehr eng mit Künstlerinnen zusammen und ich helfe denen bei diesen ganzen Fragen, also was man immer so unter organisatorischer Praxis nennt, also alles, was Selbstvermarktung ist oder alles, was man in diesem Satz, wie überlebe ich eigentlich als Künstlerin da draußen zusammenfassen kann. Also all die Dinge, da werden wir ja vielleicht noch näher drauf kommen. Alles was um, wie kann ich über mich kommunizieren, wie kann ich über meine Kunst kommunizieren, wie kann ich Marketing machen, aber auch wie kann ich mich selbst organisieren, wie komme ich mit diesen ganzen Fragen zurecht, ohne dass ich, dass meine künstlerische Arbeit drunter leidet. Das ist so mein Kerngeschäft. Ja, sehr spannend. Das ist also tatsächlich, da hast du auch zwei Wie wollen wir das sagen? Wir sind ja beide auch tätig im Bereich darstellende Kunst und das interessiert uns natürlich auch spannend. Also wir werden dir wahrscheinlich heute in der Sendung an den Lippen hängen. Aber bevor wir ins Interview einsteigen, auch unserer eigenen Struktur geschuldet, gehen wir erstmal in eine Art Rückblick. Habt ihr irgendwas gesehen im Januar, was ihr empfehlen oder worüber ihr reden könnt, wollt, müsst? Also ich habe teilgenommen am Impro-Online-Fest oder Festival und da gab es neben Workshops auch so eine Performance, die nannte sich Story Chain von Joe Bill aus Chicago. Das ist also so eine Impro-Legende und seine grundsätzliche Idee war, die Welt soll durch diese Story Chain kleiner werden und da waren einfach ganz viele Leute, die sich kurz vorgestellt haben und er hat das irgendwie sehr, sehr charmant moderiert und danach wurde man per Zoom immer in so kleine Breakout-Rooms gesteckt zu viert und hat sich inspiriert von einer Vorgabe wahre Geschichten erzählt. Und das ging halt immer so 15 Minuten, so ein Viererraum, das heißt, jeder hatte so 3-4 Minuten. Dann hat man gemeinsam überlegt, was gibt's da für Gemeinsamkeiten, was hat sich so ergeben. Und dann wurde man wieder zurückgespült und dann gab es eine nächste Runde, wo man wieder mit zufällig mit 4 Leuten so wahre Begebenheiten ausgetauscht hat. Und das ist ausgesprochen hübsch, weil man da tatsächlich aus sehr verschiedenen Kulturkreisen Leute trifft und sich ganz persönliche kleine Sachen anhört. Und das ist irgendwie ergreifend, wirklich toll. Falls ihr das seht, man kann Joe Bill auf Facebook folgen und der macht diese Story Chains alle 14 Tage und die sind kostenfrei. Wow. Okay. Hört sich sehr gut an. Klingt sehr spannend. Ja. Ja, ich war in einer Live-Show tatsächlich im Januar bei den Serien-Junkies in Wien. Und die haben so Mystic, so ein bisschen Twilight Zone uns mitgenommen. Und das war auch sehr spannend, weil Beatrix Brunschke und Jacob Bennigan haben das gespielt, auf Deutsch und Englisch immer hin und her geswitcht, weil Jacob ist ja Kanadier. Und es wurde in die Zuhause von Menschen geschaut. Also sprich, man hat sich per Zoom bei den Zuschauern eingeklinkt, die sollten die Kamera anmachen und dann mal so einen Schwenk durch den Raum, in dem sie sitzen, 360 Grad drehen und dann hat man aber gesagt, ah, hier, der Ausschnitt ist schön, halt mal den Laptop, Handy oder was auch immer hin und wir machen davon mal einen Screenshot. Und das war dann sozusagen die Inspiration für die nachfolgenden Szenen. Also darauf wurde dann in diesem Raum wurde gespielt, da wurden neue Charaktere entwickelt und so. Und bekam alles so ein bisschen so einen übernatürlichen Touch. Aber es war Montagabend. Ich war ein bisschen müde, muss ich mir selber ein bisschen anrechnen. Und vielleicht war Mystik dann mir doch zu mystisch. Ich war am Ende ziemlich bedient. Aber ich kann es empfehlen. Also ich glaube, man muss nur wach sein. Sonst ist es schwierig. Ich habe tatsächlich genau, auch... Genau, Serien-Junkies. Ja, Ina. Ja, ich habe, wo wir gerade drüber reden, also ich habe im Januar eine Zoom-Podiumsdiskussion moderiert, und zwar vom Literatur- und Kunstfestival in Bhopal in Indien. Und da haben wir unter dem Thema Storytelling in Times of Crisis, hatten wir Theatermacher zusammen. Ich habe zwei ehemalige Studentinnen von mir mitgebracht auf dieses Podium. Eine Puppenspielerin, die Franziska Rattay, die in der Puppenspielhaus in Halle spielt. Und eine andere ehemalige Studentin von mir, die Fotografie arbeitet. Und wir haben uns mit zwei indischen Theatermachern darüber unterhalten, wie hat sich jetzt eigentlich unsere Art, Geschichten zu erzählen, auf die verändert. Das ist in Englisch und ist eine Stunde und das kann man auch über YouTube sich anschauen. So ein bisschen Eigenwerbung. Ja, sehr gut. Interessant, weil Indien wird auch Thema sein. Du warst länger in Indien, hast da unterrichtet. Aber bevor wir da hinkommen, was bist du denn eigentlich von Beruf, wenn man dich fragt? Was steht auf deiner Visitenkarte? Also ich bin Kulturmanagerin. Tatsache richtig studiert und habe eigentlich so zwei große Bereiche, also die bildende Kunst und die bildende Kunst als Thema. Und da geht es Tatsache immer um diese Art von Selbstvermarktung. Ich berate, ich mache also so eine Art Coaching auch für Künstlerinnen. Ich mache aber auch Workshops für Leute, die im Kulturbereich arbeiten oder in Kollektiven arbeiten, in Gruppen arbeiten. Und das ist so mein Kernbereich, in dem ich arbeite. Ich arbeite also sowohl für Institutionen, aber eben auch für Einzelkünstler. Und dieses ganze Thema, wie kann ich eigentlich diesen großen Drachen Selbstvermarktung so rüberbringen, dass es A, keine Angst macht und B, dass eigentlich vor allem auch Künstlerinnen und Kreative ihr großes Potenzial, also das Spielerische, die Kreativität auch wirklich einsetzen können und dass es denen auch Spaß macht. Das ist so mein großes Anliegen, was ich eigentlich so jetzt in den letzten 10, 15 Jahren verfolgt habe. Also weiß nicht, ob Meta-Expertin, aber das sind so die Themen, die für mich da besonders wichtig sind. Und ich schaue dann natürlich auch immer neben, was gibt's für neue Entwicklungen auch, wie kann man jetzt auch das ganze Social Media noch stärker einsetzen, aber immer unter dem Aspekt, wie könnt ihr das so machen, also ihr Kreativen, ihr Künstlerinnen, dass es euch auch wirklich Teil eurer Arbeit wird, dass es sich eher organisch mit euren Sachen, die ihr sonst macht, einfügt und dass es nicht so eine Fremdbestimmung, Fremdkörper ist. Das ist so das, woran ich arbeite. Und wenn du so guckst, also wo siehst du da die meisten Hemmungen von Künstlern? Also weil uns ist ja irgendwie allen klar, wenn wir Geld verdienen wollen mit dem, was wir machen, dann muss es jemand anschauen, kaufen, verwerten, wie auch immer. Mhm. Wo ist da die größte Hürde? Ist es tatsächlich der Künstler, der sagt, nein, das ist mein Werk, mein Kind, das gebe ich niemandem zum, gegen Geld? Ja, es fängt eigentlich schon sehr früh an, diese Hemmungen. Und die sind schon in den ganzen Kunstausbildungen auch, ne? Also in den Kunsthochschulen, in den Theaterhochschulen. Da ist es halt sehr häufig so, dass man immer sagt, ihr müsst euch auf die Kunst und Kreativität konzentrieren. Das ist das Wichtigste. Und das andere, wenn ihr richtig gut seid, dann kommt das andere automatisch. Und das ist ein sehr gefährlicher Mythos, der sich immer weiter trägt und der auch eine ganz große Hartnäckigkeit, finde ich, hat. Obwohl wir alle eigentlich Realitäten kennen und alle, die in dem Bereich sowieso arbeiten, wissen das längst, dass es nicht so ist. Dass es sehr viele, sehr großartige Arbeiten gibt oder großartige Künstlerinnen gibt, die trotzdem nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie eigentlich verdienen. Und dann gibt es wieder Leute, wo man sagt, naja, okay, aber warum haben die so eine große Aufmerksamkeit? Das heißt, das ist schon mal die erste Hürde, die schon ganz früh auch in der Ausbildung da wird. Und das zweite ist wirklich eine große ein großer Mangel, will ich es mal nennen, den ich immer wieder sehe, ist bei jungen Künstlerinnen einfach über ihre Kunst zu reden. Da hat man oft, gibt es auch so eine Haltung zu sagen, meine Kunst spricht für sich, ich muss da nichts erklären. Also dieses Verständnis, dass ein Stück weit auch eine, ich sage es jetzt mal ganz provokant, eine Bringschuld beim Künstler, bei der Künstlerin liegt, auch wirklich ein Stück weit dem Publikum das zu vermitteln, darüber zu sprechen, auch ein Stück weit Angebote zu machen, Assoziationen, also auch zu interpretieren, das wird oft nicht gesehen. Da wird oft auch gesagt, na ja, aber dafür gibt es da andere Institutionen, Galerien bei den bildenden Künstlern oder Dramaturgen und Kunstvermittler. Und es stimmt schon auch, aber die Interpretationshoheit der eigenen Kunst zu behalten, ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Und es wird immer wichtiger, je mehr Medien da draußen sind, je mehr Gerede und so stattfindet. Also das sind Dinge, auch einen richtigen Ton zu finden, über die eigene Kunst zu reden, über die eigene Arbeit zu reden, auch einen Ton zu finden, der nah an einem selbst ist und trotzdem der verständlich ist. Das ist schon mal das eine. Und da gibt's große Hemmungen. Und dann, wenn ich das noch kurz sagen darf, ich habe mich sonst mit diesem Thema nicht so oft beschäftigt, aber es fällt mir wirklich aus meiner Praxis sehr auf, vor allem mit jungen Künstlerinnen. Obwohl wir im 21. Jahrhundert sind, obwohl wir als Frauen auch unsere Töchter selbstbewusst erziehen, würde ich mal denken, gibt es wirklich einen Unterschied, wie eine junge Frau über ihre Kunst redet, wie ein junger Mann über seine Kunst redet? Also das klingt fast zu banal, dass ich sagen will, aber es ist so. Ich höre von jungen Frauen immer solche Worte wie bloß, nur oder so Verniedlichungen, wo ich immer sage, aber wieso redest du denn so darüber? Wieso sagst du denn, ich mache bloß, ich mache nur? Ja, das sind so Dinge. Also da arbeite ich eben sehr mit meinen Studenten vor allem an den Kunsthochschulen, aber auch in Workshop wieder auch sagen, wenn ihr nicht an eure Kunst glaubt, warum soll irgendjemand anders da draußen das machen? Also das fängt wirklich bei euch an. Und das gilt sowohl in der bildenden, aber auch in der darstellenden Kunst. Ja, das kann ich gut nachvollziehen tatsächlich, weil ich so eine Sache halt auch immer ein bisschen so wahrnehme. Inwieweit spielt denn sowas wie Urheberrecht eine Rolle, dass die Leute Angst haben, Sachen von sich zu teilen? Ist das noch so aktuell oder ist das eher so ein weniger wichtiger Part? Das kommt bei mir gar nicht so häufig vor. Eher dieses Problem, was der Thomas gesagt hat, eher dieses Problem, warum spricht denn keiner über meine Sachen? Warum interessiert denn das keinen und so weiter? Das sind eher die großen Probleme, dass man seine eigenen Sachen rechtlich schützt. Das ist es auch etwas, was auch in den Kunsthochschulen, glaube ich, auch angekommen ist. Da gibt es, glaube ich, auch immer wieder Seminare mit Rechtsanwälten. Da sind die Studierenden oder die jungen Künstler ganz gut aufgestellt. Und da gibt es auch übrigens, wenn ich das noch sagen darf, auch Seminare von den Künstlerverbänden, Künstlerinnenverbänden. Aber diese Frage, wie kriege ich denn überhaupt die Aufmerksamkeit? Wie kriege ich auch die Relevanz da draußen? Wie stelle ich mich auf? Wie positioniere ich mich da? Das sind so die Fragen. Und da kommen die Leute eher zu mir. Was ich ganz interessant finde, ist, was du gerade, also ich fragte tatsächlich so ein bisschen nach Monetarisierung und du sagtest Aufmerksamkeit, das finde ich auch nochmal einen spannenden Punkt, weil natürlich das eine ist erstmal wahrgenommen werden und das andere ist, man kennt ja, also ich kenne das aus dem Schauspiel tatsächlich, es gibt ja Leute, die im Fernsehen bekannt sind, die aber trotzdem eigentlich arm sind, also die von ihrer Bekanntheit eigentlich nicht leben können, weil auch das muss irgendwie klar sein, dass wenn jemand einen Film gedreht hat, natürlich für diesen Film bezahlt wird, aber nicht jedes Mal, wenn der gespielt wird oder im Fernsehen läuft, dafür Geld bekommt. Und das ist ja auch so ein Thema, dass relativ berühmte Schauspieler, weil man die lange in irgendwelchen Serien bekommen hat, durchaus relativ an der Armutsgrenze herumdümpeln oder sogar in Hartz IV fallen, weil eigentlich diese Aufmerksamkeit ja noch nicht bedeutet, jemand zahlt dann auch oder bezahlt dann für das Leben. So, wie siehst du das? Ist das ein, also machst du da einen Unterschied, wenn du mit Künstlern darüber redest, sagst, Aufmerksamkeit ist der erste Schritt, aber nicht alles, oder geht's nur um Wahrnehmung? Nein, also das gibt bei mir, das auch, mein Buch, also heißt ja, wie überlebe ich als Künstler? Und das ist so aufgeteilt in drei Schritte. Das heißt eben wirklich das, worüber wir gesprochen haben, also wie bekannt. Und dann ist gleich gefragt, von dem finanziere ich mich? Und dann, wie organisiere ich mich? Also die Finanzierung folgt sozusagen auf dem. Und es ist Tatsache so, dass man sich Formate überlegt, wo man dieses symbolische Kapital der Aufmerksamkeit, und es ist ein symbolisches Kapital, davon zahlst du noch keine Miete, ummünzen kann in monetäres Kapital. Und auch da kommt es immer wieder darauf an, selbst unternehmerisch tätig zu werden, denn auch das ist etwas, wo ich versuche, die Leute, mit denen ich arbeite, auch wirklich da auch Formate zu finden, wo man sagt, okay, wir müssen jetzt neben der Aufmerksamkeit, die wir sogar schon haben, ja, wenn das idealer ist. Jetzt müssen wir uns Formate überlegen, wie wir diese Aufmerksamkeit jetzt wirklich auch in Einnahmen übersetzen. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Also es ist ja auch so, ich habe gelehrt auch an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch hier in Berlin. Kennen vielleicht sehr viele von im Theaterbereich sind und da aber eben bei den Puppenspielern, ja, im Fachbereich dort. Und Puppenspieler anders sind ja sehr viel stärker gefordert, wirklich unternehmerisch tätig zu sein, weil es gibt diese Infrastruktur, die wir von den Schauspielern, von den Theater weiter kennen, nicht in diesem starken Maß zum Spieler. Und damit ist sehr viel für die selbst aktiv zu werden und selber sich in Kollektiven, in Gruppen zusammenzugehen und dann auch selbst Produktionen zu machen. Und dann, das war etwas, wo sie eben auch zu mir gekommen sind, wo wir eben zusammen diese Formate-Dinge entwickelt haben. Mit Aufmerksamkeit und solche Formate entwickeln Hand in Hand. Ja, du, Ina, du hast ja auch an der Ernst Busch unterrichtet, hast du mir im Vorgespräch erzählt, im Bereich Puppenspiel. Da war das sicherlich auch schon Thema, aber ist das irgendwie anders bei den Puppenspielern, was die, ja? Genau, ja, genau. Also die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch ist ja eine der wirklich bekannteren Schauspielschulen und auch die Schauspielerinnen, die dort waren, haben oft auch keine Probleme, an die großen Häuser zu kommen oder in die Tatorte und so weiter. Aber ganz anders sieht's halt aus bei den zeitgenössischen Puppenspielerinnen, die dort ausgebildet werden. Da ist es, die haben sehr viel mehr das Problem, dass sie, weil es eben nicht mehr so eine Infrastruktur für Puppenspiel gibt, also keine Häuser, die müssen sehr viel mehr unternehmerisch tätig werden. Also die müssen selber Gruppen gründen, die müssen selber Stücke produzieren, die müssen sich selber um ihre Auftritte kümmern und die müssen auch sich selber darum kümmern, und das ist das Thema, was wir ja vorhin hatten, wie sie überhaupt ihre Einnahmen, also wie sie überhaupt überleben. Und mit all diesen Themen, dafür hat eben die Ernst Busch mich geholt und eben auch gerade ins Puppenspiel und nicht zu den Schauspielern, damit ich relativ früh mit den Studierenden schon am Anfang ihrer Karriere mit diesen Themen zusammenarbeite, dass wir auch Sachen zusammen entwickeln, die sehr nah an dem sind, wie die arbeiten, und sie überhaupt schon mal auf diese Themen aufmerksam mache. Und das war eigentlich eine sehr spannende Arbeit für mich, indem ich auch sehr viel, muss ich gestehen, sehr viel von meinen Studierenden auch gelernt habe. Und das hat auch so den Weg meiner Karriere, die ich bis heute mache, eigentlich auch stark geprägt. Und ich bin mit vielen bis heute sehr eng verbunden, auch mit meinen ehemaligen Studenten. Und du hattest ja am Anfang schon gesagt, du hast ein Buch geschrieben. Das hast du als Abschiedsgeschenk geschrieben für die Studierenden? Ja, es war halt so, ich hatte der Plan, nach Indien zu gehen und auch länger nach Indien zu gehen, war schon ein bisschen länger da. Und als ich dann Tatsache mich auf die Reise gemacht habe, haben halt meine Studierenden gesagt, kannst du uns nicht einen Reader wenigstens zusammenstellen, dass wir so dann noch ein bisschen was zum Nachlesen haben. Und dann habe ich mich halt bei den ganzen Büchern meiner Kollegen informiert. Und das waren halt alles auch Kollegen, die aus meinem Beruf, also aus Kulturmanagement kommen. Und da habe ich halt immer so eine Riesensprache, also so eine Marketingsprache. Und dann wurde das immer sehr kompliziert. Und die Bücher haben mir immer selber keinen Spaß gemacht zu lesen, obwohl ich ja vom Fach bin. Und dann dachte ich, das kann ich meinen Studenten oder meinen Studierenden gar nicht zumuten. Und dann dachte ich, okay, jetzt schreibe ich das selbst und nicht nur selbst, sondern ich sage ja meinen Studierenden immer oder ich sage allen, die mit mir arbeiten, ihr seid keine ausgebildeten Marketingleute, aber ihr könnt sehr viel selbst machen. Und dann habe ich mir gesagt, okay, pass auf, ich nicht nur, dass ich das Buch selbst schreibe, das ist ja klar, aber ich gestalte das Buch auch selbst, obwohl ich keine Grafikdesignerin bin. Ja, ich mache das jetzt mit den einfachsten Mitteln, das es da gibt, und das sind Strichmännchen, das kriege selbst ich hin. Und ich gestalte das und ihr werdet es sehen, es wird funktionieren, weil sobald ihr mit Spaß daran geht, sobald ihr auch wirklich Sachen einfach erklärt, funktioniert's. Also das Buch war so ein Experiment, was ich für meine Studierenden gemacht habe. Und wenn es gescheitert wäre, hätte ich auch ein bisschen doof dagestanden, muss ich auch mal sagen. Und so habe ich das gemacht, auch mit den ganzen Themen, also dass man schon sehr früh über seine Sachen redet, also nicht erst, wenn die Aufführung ist oder wenn das fertig ist, sondern schon im Entstehungsprozess, der Entstehungsprozess Teil der Kommunikation schon ist. Und das ist ja bei einem Buch teilweise schwierig, weil du bist ja alleine vor deinem Computer, das sind ja keine großartigen Sachen, die du kommunizieren kannst, aber wie man das trotzdem so eine Art, ich sage jetzt mal den Fachausdruck, Storytelling macht darum. Das habe ich eben in diesem Buch auch gemacht, indem ich halt, sobald ich angefangen habe, mir eine Facebook-Seite eingerichtet habe für dieses Buch. Und auf diesem Facebook, also Facebook war, ich habe das 2013 geschrieben, war halt damals das große Medium, Social-Media-Medium, und habe da schon meine tägliche Arbeit Social Media mäßig aufgearbeitet und habe über dieses Buch schon geschrieben und habe halt so eine kleine, ich sag's jetzt mal etwas übertrieben, aber Fanbasis aufgebaut für dieses Buch, so dass, als es dann rauskam, sich der Verlag völlig gewundert hatte, weil die haben überhaupt noch gar keine Werbung gemacht. Und Verlage heutzutage, also wer sich damit ein bisschen beschäftigt, weiß ja, es gibt sehr wenig Verlage, die noch richtig auch Werbung für Bücher machen, vor allem wenn das eher so in der Nische ist. Die hatten unglaublich viele Vorbestellungen. Dieses Buch war schon einfach bekannt, und aber auch die Schwierigkeit, so ein Buch zu schreiben, war eben auch schon als Geschichten da draußen. Und damit ist dieses Buch dann auch sehr schnell sehr bekannt geworden. Aber es war eigentlich für meine Studierenden gedacht. Und dann habe ich meine Koffer gepackt und bin nach Neu-Delhi. Da muss ich dich gleich was zwischenfragen, weil du sagst, über den Entstehungsprozess zu berichten, das hört man, also höre ich nicht zum ersten Mal, aber tatsächlich stelle ich fest, auch gerade in Arbeiten wie Inszenierungen oder Entwicklung von, weiß ich nicht, neuen Formaten oder mir und auch anderen fällt es immer unheimlich schwer. Also wir haben jetzt eine längere Arbeitsphase mit einem Komponisten, mit Kollegen zusammen, und der war zum Beispiel so, dass er gerne alles fast, ja, komplett fertig haben wollte, ehe man das auch nur zum ersten Mal hören, weil natürlich dieser Druck besteht, da also kritisiert zu werden. Und ich glaube, es ist auch jede Art von Kunstrichtung so, dieses Unfertige will man ja kaum aus den Händen geben, weil man sich ja selbst nicht sicher ist. Habe ich auch nicht. Also da ist auch ein Missverständnis. Also ich habe auch nicht Texte draus gegeben, ne? Also die ich da meinetwegen auch noch nicht überarbeitet habe. Aber ich habe den Prozess dokumentiert und sowohl auch und genauso das Scheitern von Sachen kommuniziert. Und manchmal auch witzige Dinge, also so banale Sachen. Also zum Beispiel ist mir passiert, dass ich kurz vor Abgabe, und damals war ich auch noch nicht so wie heute mit wie so und so viel Backups, habe ich den klassischen Tee mir in meinen Computer geschüttet und der ging schwarz für einige Tage. Also diese Aufregungen, das habe ich dann mit einer Zeichnung, ich habe dann das mit einem Strichmännchen, also Autorin in Koma, und das hat relativ auch dem entsprochen, in welchem Zustand ich war, diese 3 Tage, bis der Computer wieder hochgefahren ist. Und das war dann halt auch sowas, wo dann sehr viele mir geschrieben haben, pass auf, das ist mir auch schon passiert, du musst das und das machen, bleib ganz ruhig. Und da kam plötzlich so eine Art, ja, also die Leute haben so mitgefiebert auch, ne? Das Buch war längst nicht mehr nur irgendein Buch, irgendein Text, sondern es war, die waren mit dabei, ja, das war das eine. Die hatten noch keine Zeile von dem Originaltext von mir gelesen, also ich habe nichts davon rausgegeben, das hat ja auch rechtliche Sachen, also du kannst ja nicht Dinge da einfach so rausgeben. Also das heißt, es alles drumherum, also auch wenn ich Interviews gemacht habe mit Journalisten für dieses Buch, habe ich gesagt, dies und die Gesprächspartner hatte ich heute. Ich habe so Zeitpläne auch veröffentlicht, also ich habe das immer so gezeichnet, ich habe das immer aufgearbeitet in dieser Ästhetik des Buches, das heißt in dieser Strichmännchen selbstgezeichneten Do-it-yourself-Ästhetik. Und habe dann gesagt, pass auf, guck mal, meine Zeitlinie sieht so aus, da bin ich noch ganz ruhig, da wird's immer höher und dann muss ich da sich abgeben. Also immer wieder versucht, diesen Prozess wirklich zu kommunizieren, ohne selber das, ich nenne es jetzt mal Produkt, da irgendwie rauszugeben oder Unfertiges rauszugeben. Okay. Und wenn ich da nochmal fragen darf. Ja, gerne. Also ich nehme mal an, ist es dann auch der Hinweis, Facebook war jetzt quasi 2013 so das Go-To-Medium. Jetzt ist es ja so, dass haufenweise Sachen draußen sind. Man sollte vielleicht dann auch das nehmen, was einem halt liegt. Man muss jetzt nicht Instagram nehmen, nur weil es gerade angesagt ist. Wenn man irgendwie der Audiotyp ist, dann ist es jetzt vielleicht Clubhouse, was sie gerade so als Schwein... Clubhouse ist ja gerade das neue... Bass. Ja, also es kommt ein bisschen auch darauf an, es ist völlig richtig, was du sagst, was einem liegt, aber es kommt auch darauf an, wo sind deine Leute? Also jetzt sage ich mal so einen Marketingbegriff von Zielgruppe. Und Facebook ist etwas älter. Das ist aber nicht schlecht. Also ich muss halt sagen, dass Facebook gerade sehr viel im Kulturbereich, da sind halt sehr viele Leute auch aus den Institutionen dort. Es sind sehr auch Leute, die sich über Veranstaltungen informieren wollen. So. Bei Instagram, das ist eine sehr viel viel mehr internationale Szene. Das läuft auch viel visueller ab als Facebook. Ne? Da sind auch sehr viel mehr bildende Künstler. Also da muss man wirklich schauen, welches... oder Twitter, jetzt sind eher wieder politische und Journalisten, da kriegt man mehr die Multiplikatoren. Also da muss man auch ein bisschen schauen, wen willst du eigentlich haben? Und sich in der Tat nicht so jagen lassen von, das ist das Neueste und Clubhouse ist jetzt das Neueste. Und wenn ich jetzt so denke, ja, okay, Clubhouse ist jetzt das Neueste, aber wo ist denn die Kultur, was mich jetzt so interessiert? Da kannst du ganz viel Ernährung und vegan und Lifestyle, aber es sind da wirklich die Themen, die mich interessieren. Also das immer wieder auch zu schauen, das ist schon so ein Auswahlprozess und sich auch da nicht verrückt machen zu lassen. Es sind genug Leute auf den Plattformen unterwegs, wenn du gut Facebook damit gut zurechtkommst, wenn du auch in einem Alter bist, wo deine Zielgruppe da ist, da ist gar nichts dagegen zu sagen, bei Facebook auch zu bleiben und da die Hauptaugenmerk drauf zu richten. Ich stelle mal eine ketzerische Frage, weil mir die gerade durch den Kopf geht, zum Thema sozusagen über seine Arbeit berichten. Als Künstler mache ich ja was aus meinem kreativen Inneren entspringt und ja, was auch wahrscheinlich mit mir zu tun hat und so. Und dann berichte ich sozusagen über das, also dann auf dem Social Media Account, was ich ja eh gerade über mich berichtet habe. Also so einer dritten Ebene, weil ich kann dieses Prozessberichten gut verstehen. Das geht mir so. Aber die Frage ist halt, also wenn ich so dran denke, okay, man baut gerade an irgendeiner an irgendeinem Format für eine Impro-Show, was weiß ich, und denke, okay, das interessiert mich, das möchte ich gerne auf die Bühne bringen, dann kann ich natürlich darüber berichten, dass wir jetzt irgendwie mit Kollegen zusammen auf Zoom irgendwas ausprobiert haben oder auf der Bühne geprobt haben, aber eigentlich berichte ich dann über das, für mich ist das so eine doppelte, ich will da gar nicht widersprechen, ich finde es nur gerade lustig, weil ich glaube, das ist so die Hemmung dahinter, die ich manchmal darüber habe, zu sagen, ja, wir haben es jetzt gerade eigentlich ja erkannt, sozusagen, wir haben gerade so einen Erkennungsprozess gemacht, über was, worüber man vorher schon viel nachgedacht hat, und jetzt dann nochmal darüber zu berichten, dass man diesen Erkennungsprozess gehabt hat, ich weiß gar nicht, ich denke, aber es interessiert doch eigentlich keinen. Du hast es viel spielerischer, also wenn ich das mal so sagen darf, ohne jetzt genau zu wissen, auf welche Produktion du gehst. Und das ist ja übrigens was ich mit meinen Studierenden auch wirklich trainiere. Also wieder zu spielen. Also die sind total gewöhnt zu spielen auf der Bühne, und das ist der Raum, wo sie spielen. Und plötzlich, sobald die aus der Bühne runterkommen, sind es oft fast so Kulturbürokraten. Ja, die sprechen so seltsam, und dann immer die Substantivierungen, dann sprechen sie wie die Dramaturgen, so mit Haupt-, Neben-, Schachtel-, Schachtel-, Schachtelsätze. Und ich sage, so sprichst du doch gar nicht normalerweise. Die ziehen sich dann fast zum grauen Anzug an. Ja, also mit denen wirklich zu sagen, pass auf, jetzt spiel doch mal, auch im Marketing. Ja. Ja? Sei doch mal, ich will jetzt nicht bierernst den Überzeugungsprozess, Entstehungsprozess oder was, welche Erkenntnisse, sondern bereite es doch mal auch irgendwie spielerisch auf. Was sind die Fragen? Hau einfach mal zum Beispiel in einem kleinen Video die Fragen raus, die sich das alles kreist oder die euch da irgendwie beschäftigt haben. Und bereit es aber so auf, ne? Ihr seid ja nun mal Performer. Also will ich jetzt nicht, wie wenn die Frau Merkel ihre Fragen zur Corona-Krise vorprägt, sondern das will ich anders haben. Also dieses ein bisschen locker und ich sag immer wieder spielerisch, aber es fällt mir auch nichts Besseres ein. Aber wirklich, es ist so schwierig, und das klingt so paradox, es ist so schwierig, Leute außerhalb dieses stark definierten Raums Bühne zum Spielen zu bringen. Immer, die haben so einen ganz anderen Begriff davon, Marketing ist so ernst, Marketing ist so, das macht einen Angst, das ist, das muss man Experte sein oder gar Mega-Expertin oder so. Nee, ihr sind alle Experten für Marketing und für euer eigenes Marketing. Also, ja, gut. Ja, wir kriegen hinterher eine Beratungsrechnung, Makro. Absolut. Ja. Zu Recht wahrscheinlich. So, zu Recht. Aber wir waren erstmal noch auf dem Sprung nach Indien, glaube ich. Vielleicht schließen wir da nochmal an. Was hast du denn da genau? Warum vor allem? Also, warum ist die Frage, die so ein bisschen am schwersten zu beantworten ist. Also, ich war so in einem mittleren Alter, sage ich jetzt mal, und dachte mir, okay, das ist jetzt alles sehr spannend und schön, was ich mache, aber das mache ich jetzt bis zu meiner Rente. Und das und traue ich mich noch mal komplett was anderes zu machen, also wirklich einen richtigen Schnitt zu machen. Und mein Mann ist Journalist, und da bei dem ging das, war das auch so ähnlich. Der sagte auch, ich kann jetzt auch das bis zur Rente machen. Es gibt jetzt aber ein Angebot, ich kann noch mal Korrespondent wo sein, und da gab es verschiedene Angebote, eher Dinge, die nahegelegener hätten als jetzt Indien. Und dann haben wir aber gesagt, also wenn wir sowas machen, dann muss das maximale Fremdheit sein. Also da gehen wir jetzt nicht in eine europäische Großstadt, sondern da gehen wir mal dahin, wo wir uns gar nicht auskennen, wo wir wirklich ganz neu anfangen müssen. Und so ist es Neu-Delhi geworden. Aber ich wusste, der Direktor, der Ernst Busch, hatte mir gesagt, es gibt da eine sehr, sehr gute Theaterschule, die National School of Drama. Du solltest, wenn du da bist, solltest du versuchen, da wirklich Verbindungen mit aufzunehmen und dich da zu bewerben. Es war aber so, dass, ich weiß nicht, wie stark ihr die indische Politik verfolgt, aber es war eben an dieser Zeit gerade der Regierungswechsel zu dieser hindu-nationalistischen Partei. Also es wurde alles sehr viel nationaler dort, ein Trend, den wir ja nicht nur von Indien kennen, so dass es gar nicht mehr so einfach war, als Ausländerin in so eine nationale Institution zu kommen. Aber das war der Grund, und da bin ich dann, habe mich dann aber an der National School of Drama beworben. Und was mich gerettet hat, warum die mich genommen haben, war wirklich meine Themen, die ich da angeboten habe. Denn auch in Indien war dieses Thema, wir müssen unsere Studierenden mit diesen, wie überlebe ich auf dem Markt, fit machen. Und das müssen wir schon in der Ausbildung machen und wir brauchen jemanden. Und da hatte ich einfach Glück, dass ich mit diesem Thema zu dieser Zeit dort war. Und das heißt, du hast dich einfach sozusagen, wie nennt man das, initiativ beworben und dann... Ja, ich habe aber ganz klassisch, ja, ich habe eine kleine Bewerbung geschrieben, ich habe das an die allgemeine E-Mail-Adresse dieser National School of Drama geschrieben, also geschickt, und ich habe dann nochmal angerufen da bei der Sekretärin und gefragt. Und das sah erstmal so überhaupt nicht aus, als würde irgendwas ankommen oder als wäre irgendwas. Und dann kriegte ich, ich glaube 2 Wochen später einen Anruf von denen, ob ich vorbeikommen könnte. Der Direktor würde mich gern sehen wollen. Naja, und da bin ich dann dahin. Und da saß der Direktor und der Dekan. Und dann haben die so ein Interview mit mir gemacht. Und danach ist der Direktor eingeschlafen, muss ich auch mal sagen. Und ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Soll ich jetzt aufstehen und gehen? Der Dekan redete immer weiter, weil es ihm auch so ein bisschen unangenehm war. Und ich fühlte mich völlig, ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Und hatte auch überhaupt kein Gefühl dafür, ob das jetzt ein positives Interview war oder ein negatives. Es ist ja auch kulturell schwierig, weil man weiß ja, ob man da was sagen soll. Nee, ich wusste nicht, kann ich einfach aufstehen jetzt? Oder wie auch immer. Aber was mir der Dekan eben gesagt hat, ist, pass auf, wir stellen dich ein 2 Wochen oder 3 Wochen und dann machen wir ein Interview mit den Studierenden. Und wenn die uns sagen, ja, das ist für uns irgendwie nützlich, dann bleibst du. Und wenn die sagen, da können wir nichts mit anfangen, dann war es das so. Und das fand ich irgendwie fair, weil die konnten natürlich nicht wissen, die wussten nicht, ich war eine westliche Dozentin, das Thema kannte, also hatte, es gab ja keine Kollegen in meinem Fachbereich, die dann mal hätten mal so eine Probestunde mit mir machen können, damit die das irgendwie hätten einschätzen können. Also haben sie das so gemacht. Und dann haben sie mir halt noch, und das werde ich auch nicht vergessen, als letzten Hinweis bei dem Gespräch gegeben, also Ina, du bist eine westliche Dozentin, aber wir haben hier kein Dozentensystem, sondern wir haben ein Guru-System. Das darfst du nicht ganz vergessen. Und das machte mir richtig Angst, weil ich kannte Guru nur so mit langen Bärten und irgendwie spirituell und was weiß ich. Also dachte, um Gottes Willen, was erwarten die da von mir? Aber was nichts anderes dann hieß als, also die Studierenden sind an deiner ganzen Persönlichkeit einfach interessiert. Du kommst nicht einfach rein, machst eine Stunde Unterricht und gehst raus, sondern die haben so ein Gesamtkonzept von dir. Wie lebst du? Wer bist du? Also das ist so viel auch emotionaler, ein viel emotionaleres Verhältnis als jetzt meine Studierenden, die ich hier in Deutschland habe. Aber das heißt, du musstest dir nicht einen Bart wachsen lassen, das ging auch ohne. Also es ging auch ohne, aber wie gesagt, es hat mich eine Weile beschäftigt, bis ich das erste Mal auf meine Studierenden dann wirklich getroffen bin und gemerkt habe, okay, das glaube ich, kriege ich hin. Wissend auf dem Berg sitzen im Schneidersitz, so, ja, genau. Genau, aber es war dann wirklich ein unglaublich spannendes Erfahrung, weil diese National School of Drama ist die nationale Einrichtung Indiens für die Theaterausbildung. Und das heißt, es kommen Studierenden aus allen Landesteilen nach Delhi, um dort zu studieren. Und die nehmen jedes Jahr 25 Leute auf, aber ganz unterschiedliche Leute. Das heißt, es kommen Leute, die vor allem Theater in einem Dorf irgendwo in Assam machen. Und genauso kommen Leute, die eigentlich eine Filmkarriere in Bollywood anstreben. Das heißt, es ist eine verrückte Mischung von den Studierenden, die da zusammenkommen. Und die Karrieren, die dann daraus entstehen, sind auch so unterschiedlich. Also viele Bollywood-Stars kommen von der National School of Drama. Und wenn die dann die National School of Drama wieder besuchen, dann müssen ganze Straßenzüge abgesperrt werden, weil dieser Fankult der Bollywood-Stars ist ja verrückter als Hollywood-Stars. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann gibt es aber auch diejenigen, die wirklich mit zum Beispiel Behinderten arbeiten in den Dörfern oder die mit den Adivasis, also mit den Ureinwohnern auf den Dörfern arbeiten. Also du hast eine so breite Palette von Interessen und von Arbeiten da. Das ist wirklich super spannend, kann ich nur sagen. Ich habe jeden Tag, wenn ich weiß gar nicht, ob ich so viel denen beigebracht habe, aber ich kann nur eins sagen, die haben mir eine Menge Augen geöffnet für dieses Land. Du hattest in einem anderen Gespräch, das wir geführt haben, gesagt, das ist eigentlich die einzige Schauspielschule in Indien. Mhm. Das kann man sich doch kaum vorstellen. Das sind da jetzt über eine Milliarde Menschen. Da muss es doch mehr Bedarf geben. Ja, es ist nicht die einzige Schauspielschule, aber es ist die einzige staatliche Schauspielschule. Die hat dann noch so Ableger in anderen Städten, also in Mumbai noch eine, auch in Kalkutta noch eine, aber staatlich. Das heißt, die National School of Drama ist wirklich, bekommt von der Regierung auch ein sehr großes Budget. Also ich war auch sehr erstaunt zu sehen, dass ich hatte ja so auch die Vorurteile oder wie auch immer, dass natürlich Indien sehr, sehr arm ist und damit hatte ich auch nicht damit gerechnet, dass die National School of Drama irgendwelche große Budgets für Studentenproduktionen hat. Aber im Gegenteil, also die hatten sehr viel, viel größere Budgets als zum Beispiel die Ernst Busch hatte für ihre Studentenproduktion. Also es gibt zwar wenige staatliche Schulen, aber die sind dann sehr gut ausgestattet. Und dann gibt's natürlich den ganzen privaten Sektor, ne, der kleinere, der diese Schauspielausbildungen macht, aber richtig Prestige und anerkannt und wirklich auch ein Garant dafür, dass man dann danach einen Job bekommt. Das ist die National School of Drama und ihre Ableger. Und du hast dann da unterrichtet, hast du irgendwie für dich Sachen revidieren müssen, die hier in Europa funktionieren zum Thema Künstler und Marketing? Oh ja, also ich habe manchmal gesagt, ich bin wie so ein Neulehrer 1945, der in der Nacht vorher das sich selber beibringt, was er dann am nächsten Morgen in die Klasse bringt. Und ich habe auch viele neue Lernformate für mich entwickelt. Also ich habe sehr viel auch sowas wie, ich würde es jetzt mal ganz hochgestochen Crowdsourcing nennen, wo ich wirklich so eine Frage eher in die Klasse gebracht habe und die Leute dann dort mal diskutieren habe lassen und die unterschiedlichen Erfahrungshintergründe. Man muss dazu sagen, die Studierenden, die da hinkommen, sind alles schon Theaterpraktiker. Also das ist kein Studium, was du machst, wenn du 18 bist oder 17 bist und gerade vom College kommst, sondern das heißt, es ist eine Voraussetzung, dass du schon mindestens 3 Jahre lang irgendwie Theater gespielt hast oder Teil einer Theatergruppe warst. Das heißt, es gibt schon Erfahrung. Also das habe ich immer versucht, da so mehr so das Wissen aller da auf den Tisch zu bringen, was auch ganz, ganz spannend ist, weil viele auch miteinander auch da gar nicht so reden, ja. Aber ich habe natürlich auch sehr viele neue Themen gebracht. Und eines meiner Anfangserlebnisse war mit Crowdfunding. Das war ein großes Thema, bevor ich nach Indien gegangen bin. Das war auch Teil meines Buches und ich habe auch Crowdfunding-Veranstaltungen organisiert. Das war so ganz. Und dann habe ich das da vorgebracht. Und da sagte so einer meiner ersten Studenten, Ari, ganz cool zu mir. Also man wird als Lehrerin da immer Madam genannt. Madam, Crowdfunding, das haben wir Inder erfunden und zwar auf dem Dorf, das müssen wir nicht lernen. Wenn bei uns eine armes Mädchen heiraten will und hat kein Geld für die Feier, dann kocht die für die ganze Bevölkerung, also ganze Dorfbevölkerung und jeder, dem das Essen geschmeckt hat, legt eine Münze oder ein Stück Gold unter das Bananenblatt und so wird dann dieses Fest überhaupt finanziert. Crowdfunding kennen wir, brauchen wir nicht. Ja, er hatte recht und so ist es mir häufiger gegangen. Also es war wirklich learning on the job. Und was ich halt dann auch gelernt habe dort, ist, dass ich unglaublich schnell und zwar wirklich Tag 1 recherchieren muss und durchs Land fahren muss und mir diese Managementpraktiken angucken muss, die dort auf dem Dorf, vor allem auf dem Dorf, in der Theaterwelt angewandt werden. Weil das sind sehr, sehr viele Dinge und es gibt ja auch einen richtigen Begriff dafür, der jetzt sogar in die Harvard Business School eingezogen ist, Jugaad. Das ist in Indien erfunden, das heißt eine Improvisation, also nicht Improvisationstheater, aber eine Improvisation und eine Flexibilität in diesen Managementpraktiken. Und das fand ich sehr, sehr interessant und da bin ich dann wirklich auch durchs Land gereist und durch die staubigsten und kleinsten Dörfer der aller Welt und habe mich da nachts in die Theater gesetzt und geguckt, wie organisieren die eigentlich ihr Theater. Und so rein künstlerisch, weil Indien hat ja eine der ältesten Theatertraditionen weltweit, also so die diese Begriffe oder vieles, was wir so in der westlichen Welt an Theater zurückgucken, da gucken ja mehr so paar anderthalb tausend Jahre länger drauf. Hat dich da so auch künstlerisch Sachen irgendwie begeistert, wo du sagst, das wünsche ich mir hier so ein bisschen in der, weil wir haben ja eine sehr eigene Theaterwelt oder Kunstwelt hier auch in Deutschland. Also gerade die Theaterlandschaft ist ja auch eine Einmaligkeit in der Welt. Und wo du sagst, das war in Indien, was du gerne importieren würdest, gibt es so Sachen? Da muss ich wirklich sagen, also natürlich, ich bin erstmal auch keine Künstlerin, die sich sozusagen, also ich gucke mir immer zuerst an, wie organisieren die sich. Aber in der Tat ist es so, die indische Theaterszene ist fast 80% Amateurtheater. Das heißt, oftmals steht das Künstlerische gar nicht so im Zentrum, sondern sehr viel mehr sowas wie auch Gemeinschaft, auch zum Beispiel Ausbildung, diese Sachen. Ich habe die ganz alten indischen, vor allem aus in Südindien, die alte Theatertradition, die sind natürlich sehr eindrucksvoll. Das ist ja auch so eine Mischung zwischen Tanz und Theater. Ja. Ne? Das fand ich schon sehr spannend. Ich kann mir nicht, außer dass man das natürlich irgendwie so exotisch importiert, wäre das jetzt nichts, was in Deutschland, glaube ich, da irgendwie interessant wäre, außer eben aus einem ethnologischen Gesichtspunkt. Das fand ich schon, dann gibt es natürlich sehr viele so Formen, die sehr stark vom Bollywood auch inspiriert sind. Also wirklich diese ganzen, was im Bollywood ja so ein was Charakteristisches ist, diese sogenannten Item-Songs, also dass dann plötzlich die Schauspieler anfangen zu singen, plötzlich, ja, also und dann große, das ist auch im Theater in Indien, bei den sehr populären Theatern wird übernommen. Also diese sehr enge Verbindung zwischen Film und Theater ist da sehr stark, weil Indien ist ein filmverrücktes Land. Also Bollywood ist Tatsache, Bollywood und die ganzen Ableger von Bollywood, jeder Bundesstaat hat ja seine eigene Filmindustrie. Das geht halt auch sehr ins Theater rein. Also so richtig jetzt so zu sagen, oh, das würde ich gern ins Theater nach Deutschland importieren, muss ich gestehen, könnte ich jetzt gar nicht sagen. Also künstlerisch. Und aber Indien, das heißt, da warst du, wie lange warst du da? Wie, 2 Wochen hast du da oder hast du 5 Jahre. Also. Also 2 Wochen, ja, gefühlte 2 Wochen. Also wir waren 5 Jahre da, also wir wollten eigentlich 4 und dann haben wir doch nochmal verlängert. Und ich glaube, wenn es nach uns gegangen wäre, hätten wir das auch verlängert für immer. Aber das war eine recht lange Zeit und das ist auch wirklich eine sehr, sehr prägende Zeit gewesen, muss ich gar nichts dazu sagen. Und Indien hat mir halt auch zum Beispiel, auch sehr spannend, auch Einladungen so in andere nicht-westliche Kulturen gebracht. Also ich hatte ja kurz in unserem Vorgespräch das schon gesagt, ich bin auch eingeladen worden, mit Theaterleuten in Bagdad zu arbeiten, auch zu diesen Themen. Und das war wieder eine andere Erfahrung, aber die schon auch, wo ich sehr viel von Indien mit übertragen konnte und es war auch ein Grund, warum die mich eingeladen hatten. Und das war wieder, wo ich gesagt habe, mein Gott, das ist so viel, solche spannenden Themen sind da draußen. Also die Welt ist groß und man kann wirklich noch sehr viel machen. Um jetzt mal so einen Bandeinsatz zu sagen. Aber Bagdad, was heißt das? Da warst du auch an einer Schule oder bist du da hingegangen zu einem Theater? Ich war 2 Jahre hintereinander da, das war in einem Kulturzentrum. Ich glaube gar nicht, dass Bagdad eine Theaterschule im Moment hat. Mhm. Ne? Also, und zwar, das war, die Goethe-Institut hatte das organisiert und das ging wirklich darum, Theatermacher und auch, da waren auch Poeten, also auch Literatur, also Leute dabei, also die Gedichteschreiber, die wirklich auch mit diesen Themen, die ich euch jetzt auch schon gesagt habe, also wie kann ich über meine Kunst sprechen, wie kann ich das bekannter machen, die hatten natürlich vor allem den westlichen Markt, also im Blick, sie da zu trainieren. Und ich habe da wirklich unglaublich starke Theatersachen gesehen. Also das sind Dinge, wo ich sofort sagen würde, da würde ich die Hälfte dieser Produktion, die ich da gesehen habe, gerne in Deutschland sofort mitnehmen. Das waren sehr starke Geschichten. Das waren sehr starke persönliche Geschichten, aber halt dann auch sehr starke künstlerische Geschichten. Und ich muss wirklich sagen, dass mich das auch sehr lange immer oder bis heute eigentlich immer noch auch begleitet. Also ich denke da sehr häufig dran. Aber gibt es da in Bagdad, kannst du was zu der Szene da sagen? Also kannst du was zu der Kultur, wie du das empfunden hast? Weil das ist natürlich ganz interessant, in andere Regionen zu gucken. Wir versuchen das immer auch so, also Marco und ich, wir kommen ja eher aus der Improvisationstheater-Ecke und wir schielen immer so über den Tellerrand, weil wir natürlich auch wissen, dass das gesund ist, so einen Blick zu wagen. Und wie würdest du das beschreiben da? Also klar, dieser Einblick über das Goethe-Institut ist sicherlich nur so eine Probe sozusagen, aber ja. Ja, also da bin ich auch immer eine Woche gewesen. Also das war jetzt nicht über einen längeren Zeitraum. Natürlich, da war es vor allem, die kamen ja von überall her und die hatten halt alle, es gab nicht so eine richtige Szene, ja, also weil die waren alle auch durch den Krieg, die Hälfte hatte das Land verlassen und war wieder zurückgekommen oder die waren überall verstreut und kamen dann wieder dahin zurück. Also das war gar nicht so wie, es gab auch keine richtigen Institutionen, die das hätten tragen können, sondern alles war sehr viel informeller, als es jetzt hier bei uns oder auch in Indien war. Dann gab es halt das Nächste, war vor allem auch die Frauen, also die Frauen dort auch mit ihren Produktionen hörbar zu machen. Denn in der Tat ist es, ich meine, das ist ein Klischee, aber es ist halt auch in der Realität so, es ist sehr männlich dominiert. Also auch etwas, was ich übrigens in Indien, obwohl das auch eine stark männlich dominierte Gesellschaft ist, mit all den Problemen, die wir ja auch bis hierher kennen, ist mir das aber in Bagdad besonders aufgefallen, dass die Männer sehr stark die sich den Gesprächsraum nehmen. Also du musst wirklich da als Dozentin oder als Workshopleiterin sehr viel Raum richtig kämpfen für die Frauen. Und dann auch, das sind ja dann sehr auch, ich hatte da auch sehr traditionelle Frauen sitzen, also die eben auch aus den heiligen Orten kamen, die halt auch voll verschleiert waren und aber eben sehr begierig gewesen sind, auch ihre Themen da nach vorne zu bringen. Also das war so der Eindruck, den ich hatte und ich bin auch selber an meine Grenzen ein Stück weit kulturell gekommen. Das ist mir in Indien zum Beispiel nicht passiert, aber in Bagdad habe ich selber gemerkt, ups, da muss ich jetzt aber noch mal ein bisschen nachlegen als Person einfach. Also vor allem eben diese, die Vollverschleierung. Diese Frauen wollten halt auch, dass ich diese Vollverschleierung mal anziehe. Und ich habe halt gemerkt, dass sich bei mir alles sperrt, das zu machen. Obwohl, also da hätte ich so ein bisschen, ja, genau, hätte ich eigentlich offener sein können. Aber da merkte ich so bei mir, das sind so meine kulturellen Vorprägungen dann plötzlich sehr stark, dass ich eben Instrumente der Frauenunterdrückung und all was da so in meinem Kopf dann rumschwirrt. Ja, klar. Ja, das ist. Also man lernt immer sehr viel über sich selbst. Reisen bildet. Das ist tatsächlich so. Ich habe tatsächlich noch eine Frage, um sozusagen jetzt wieder nach hier zurückzukommen. Du bist ja jetzt seit anderthalb Jahren zurück, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und wir haben jetzt so eine Krise gerade, was so die Kultur betrifft. Wir sind ja so alle ein bisschen aus den Theatern und Kulturstätten verbannt. Hast du einen Tipp für Künstler in der jetzigen Situation? Was rätst du jemand, der zu dir sagt, Ina, ich habe so tolle Ideen, aber ich krieg die nicht an den Mann, weil all das, was ich früher gemacht habe, Flyer verteilen, Plakate kleben, mich auf den Marktplatz stellen, geht einfach nicht. Ja, also das große Thema ist natürlich Digitalisierung, ne? Das ist in allen Bereichen so und das ist da auch so. Zumindestens was auch diese ganzen Arten von Kommunikation angeht. Also das ist etwas, was das ist schon immer mit in meinem Programm, sage ich mal, dabei, aber das wird jetzt halt sehr viel stärker. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, ist es auch nicht unspannend, diese ganzen neuen kreativen Lösungen für diese Situation, die jetzt nicht unbedingt digital sind, zu sehen. Also es geht euch vielleicht auch so, wenn ich bei mir durch meinen Kiez hier in Berlin laufe. Ich habe letztens eine kleine Theateraufführung in einem Schaufenster für einen Kleiderladen gesehen. Da haben sich die Besitzerin des Kleiderladens, der sowieso zu hat, und die Frau, die das Theater gespielt hat, irgendwie zusammengetan und haben sich das Geld vielleicht geteilt und haben dann einfach an einem Sonntag in diesem großen Schaufenster gespielt, und dann hat jeder Geld gegeben. Das ist jetzt keine richtige Finanzierungsmöglichkeit, aber was das mir nur zeigt, ist, dass da auch so kreative Formate sich überlegt wird. Wie kann man improvisieren? Wie kann man um das indische Wort Jugat wieder zu gebrauchen, wie kann man eigentlich Jugat hier in dieser hochorganisierten deutschen Welt machen? Aber alles andere ist wirklich, läuft im digitalen Raum. Ich habe verrückte Sachen jetzt auch gesehen von meinen ehemaligen Studenten, die in der Krise, weil sie eben nicht mehr auftreten konnten, plötzlich zu TikTok-Stars wurden mit 1,5 Millionen Followern, wo ich auch dachte, wow, ja. Also ich habe Tatsache da keine die Lösung, sondern es ist wie immer eine kleinteilige, jede kleinen Bausteine, die da zusammenkommen müssen. Aber in der Tat müssen wir noch mal ein Stück weit flexibler sein und diese ganzen Dinge, die für uns so selbstverständlich waren, noch mal komplett neu in Frage stellen. Und wie weit das Digitalisierung im Gespräch über die Arbeit sowieso, aber selbst auch als künstlerische Form zukunftsfähig ist, das ist eine offene und spannende Frage. Dein Kiez, warst du in der Pappelallee, Kastanienallee? Ja, genau, das ist genau. Gerd Normann, der hat das Schaufenster erfunden. Das ist jetzt auch tatsächlich vom Fonds der Künstler, der KÜ, also da stehen Künstler gefördert worden mit einem Betrag, die können das jetzt, der ist ein sehr umtriebig, was das betrifft. Er hat nämlich genau als die Krise losging, hat er eine Künstlerplattform gegründet. Das fand ich auch einen mutigen Schritt. Entenfuß. Genau, ich kann ihn empfehlen, und ich mag Gerd Normann sehr, deswegen hier mal auch ein Shoutout. Also ich kenne ihn jetzt gar nicht, aber ich fand die Idee so toll, und ich habe, wie gesagt, ich bin zufällig beim Spaziergang, wir machen jetzt alle Spaziergänge, und genau, so bin ich auch, in einem meiner vielen Spaziergänge bin ich da zufällig, und ich fand es sofort so toll, und also nur für den Blick, den ich da in den Klingelbeutel geworfen habe, ich glaube, das lohnt sich zumindest auch, weil die Leute wirklich alle auch sehr bereit sind, da jetzt natürlich auch das zu unterstützen, wenn man mit so einer kreativen Idee kommt. Und das fand ich wirklich klasse. Aber das ist toll, dass du mir das werde ich mir auch mal genau. Entenfuß-kultur.de, da findet man das. Die Zeit läuft uns davon. Wir müssen ein Ende finden und würden gerne mit dir noch schnell in den Februar, der jetzt ansteht, blicken und Sachen empfehlen. Genau. Ladies first natürlich, auch bei uns englische Höflichkeit. Hast du etwas zu empfehlen oder magst du auf was hinweisen? Ich habe gar nichts zu empfehlen, muss ich sagen. Muss ich passen. Also für Februar habe ich mir da noch gar nicht so richtig Dann empfehlen wir dein Buch. Vielleicht sagst du noch mal den Titel für Interessierte. Also, wer als Künstler? Genau. In der Kiezbuchhandlung bitte vorbestellen und dort abholen. Genau. Marco. Und wir verlinken natürlich die Sachen wie immer in den Shownotes. Ich würde empfehlen die Transmediale. Es ist ja ein sehr schönes Festival, was eigentlich immer Ende Januar, Anfang Februar passiert. Sie haben sich in der jetzigen Situation entschieden, das Festival einfach auf das ganze Jahr auszuweiten, weil man kann ja nicht planen. Also finde ich das auch eine sehr konsequente Lösung. Auf der Webseite transmediale.de hat man halt irgendwie so ein, irgendwie fliegt da so ein UFO über einem Wald, was auch eine Nasenflöte sein könnte. Das ist alles sehr mysteriös. Jede Mondphase erscheint ein neuer Almanach und da, das ist quasi das Magazin, wo man immer alles über den nächsten Monat erfährt und schaut da mal rein. Es gibt ein paar Ausstellungen, es wird ein bisschen Online-Zeug geben und hoffentlich dann auch im Realleben Dinge. Ja, ich mache heute mal ganz also ich habe jetzt gerade schon das Entenfuß-Theater mit dem Showfenster empfohlen, das will ich auch nochmal tun. Die sind ab Januar jetzt wieder stärker vertreten. Ich glaube sogar an zwei Standorten noch irgendwo in einem Optiker. Und ich werde diesen Monat, dass ich mit meinem Kollegen Dirk Lausch mal wieder lesen und improvisieren. Da freue ich mich auch drauf, mal wieder auf der Bühne im Sinne von Zoom. Genau. Ja, Ina, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Ja, gerne wieder, wenn wir mal Fragen haben zum Marketing. Absolut. Genau, Meta-Expertin finde ich das Beste. Gut, ja, danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Tschüss. Genau, dann bis dann. Tschüss.